Schaf. Ja, wir beide machen dann die Riesenshow. Und Multimillionäre werden wir sowieso. Wenn du auf der Bühne stehst und deine Pirouetten drehst, ja, dann geben mir die Beine nach und ich werde untenrum ganz schwach. Hey, du kleiner Superstar, ich bin sogar dein Manager. Ja, wir beide machen dann die Riesenshow und Multimillionäre werden wir sowieso. Du bist so herrlich anzuschauen, so wie du sind die wenigsten Frauen. Als Überschlagersängerin bist du ein Hit, durch deine Stimme werden die Jungs erspitt. Fit! Hey, du kleiner Superstar, ich wär so gern dein Manager. Ja, wir beide machen dann die Riesenshow und Multimillionäre werden wir sowieso. Wenn ich erst dein Manager bin, bist du in allen Hitparaden drin. Ich mach das schon mit den Disc-Jockeys klar, du brauchst nur mit dem Arsch zu wackeln dran.